Motore und ein Sturm, der sich erhebt, formen eine Symphonie, zu der mein Herz erbebt. Wie Tränen im Regen, wie ein Stern am Firmament, wie ein Traum, der hilflos am Horizont verbrennt. Die Tränen meiner Seele fließen talwärts wie ein Strom. Nur das Flehen nach Erlösung ringt nach einem Ton. In mir ist nichts geblieben. Der Motoren und ein Sturm, der sich erhebt, formen eine Symphonie, zu der mein Herz erbebt. Wie Tränen im Regen, wie ein Stern am Firmament, wie ein Traum, der hilflos am Horizont. Momente werden verloren sein in der Zeit.